Haben Sie sie weit von hier gefunden?« fragte er ihn. »Wie ich Ihnen sagte, sie ging torkelnd vor mir hier auf dem Boulevard. Als sie die Bank erreichte, ließ sie sich einfach fallen.« »Ach, welch eine Schande jetzt in der Welt herrscht. Herrgott, so blutjung und schon betrunken. Man hat sie verführt, das ist sicher. Auch das Kleidchen ist zerrissen. Ach, wie stark die Unsittlichkeit jetzt um sich greift. Aber wer weiß, vielleicht ist sie doch aus guter Familie, aus einer Verarmten. Jetzt gibt es viele solche. Dem Aussehen nach ist sie eher von der zarten Sorte, ganz wie ein Herrschaftsfräulein.« Und er beugte sich wieder über sie. Vielleicht wuchsen auch bei ihm zu Hause solche Töchter heran, ganz wie Herrschaftsfräuleins und von der zarten Sorte, mit Angewohnheiten der Feinerzogenen und mit allerhand übernommenen Modetorheiten. »Die Hauptsache ist«, sagte Raskolnikow, »dass dieser Schuft sie nicht bekommt. Warum soll er sie noch schänden? Man sieht ja, was er will. Sehen Sie, der Schuft, er geht nicht weg.« Raskolnikow sprach laut und wies unmissverständlich mit der Hand auf den Stutzer. Jener hörte es und wollte wieder böse werden, aber er besann sich und begnügte sich mit einem verächtlichen Blick. Dann ging er langsam 10 Schritt weiter und blieb wieder stehen. »Das kann man verhindern, dass er sie bekommt«, meinte der Schutzmann nachdenklich. »Wenn sie bloß sagen würde, wohin man sie bringen soll. So aber...« »Fräulein, hören Sie! Fräulein!« Er beugte sich wieder zu ihr nieder. Sie öffnete plötzlich die Augen, blickte aufmerksam die beiden an, als hätte sie etwas verstanden, stand von der Bank auf und ging in dieselbe Richtung zurück, woher sie gekommen war. »Pfui, schämt euch! Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen?« sagte sie, wieder mit einer lässig abweisenden Handbewegung. Sie ging ziemlich schnell, aber wieder wie vorher torkelnd. Der feine Herr ging ihr nach, aber in der Allee der anderen Straßenseite und ließ sie nicht aus den Augen. »Haben Sie keine Sorge, ich will schon aufpassen«, sagte der schnauzbärtige Schutzmann entschlossen und folgte dem Mädchen. »Ach, wie stark die Unsittlichkeit jetzt um sich greift«, wiederholte er noch und seufzte.